Scheinschwangerschaft. Besonders eindrucksvoll kann man die Somatisierung psychischer Prozesse bei der eingebildeten Schwangerschaft beobachten. Es kommt bei diesen Frauen nicht nur zu subjektiven Schwangerschaftssymptomen wie Essgelüste, Völlegefühl, Übelkeit, Erbrechen, sondern zu typischen Schwellungen der Brüste, Pigmentierungen der Brustwarzen bis sogar zur Milchsekretion. Die Frau spürt die Bewegung des Kindes. Der Leib schwillt an wie bei einer hochschwangeren Frau. Der Hintergrund dieser seit dem Altertum bekannten, aber dennoch relativ seltenen Scheinschwangerschaft ist der Konflikt zwischen einem extrem starken Kinderwunsch und einer unbewussten Angst vor Verantwortung. Tritt die Scheinschwangerschaft bei alleinstehenden und isoliert lebenden Frauen auf, so kann auch ein Konflikt zwischen Sexualität und Mutterschaft vorliegen. Man möchte die edle Mutterrolle ausfüllen, ohne dass dabei der unedle Sex eine Rolle spielt. In jedem Fall aber zeigt bei der Scheinschwangerschaft der Körper wiederum die Wahrheit. Er bläht sich auf ohne Inhalt.